Niemandsland 91.4 FM. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer und wünsche euch einen wunderschönen Vorabend zum diesjährigen 1. Mai. Weich der Feinde Ball, mit Macht heran und haltet Schritt. Arbeiterjugend bildet sie mit. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir haben selbst erfahren der Arbeit von Gewalt. In düsteren Kinderjahren und wurden früh schon alt. Sie hat an unserem Fuß geklirrt, die Kette, die nur schwerer wird. Wach auf, du junge Garde des Proletariats. Wach auf, du junge Garde des Proletariats. Die Arbeit kann uns lehren, sie lehrte uns die Kraft, den Reichtum zu vermehren, der unsere Armut schafft. Nun wird die Kraft von uns erkannt, die starke Waffe unserer Hand. Schlag zu, du junge Garde des Proletariats. Schlag zu, du junge Garde des Proletariats. Wir reichen euch die Hände, Genossen, all zum Bund. Des Kampfes sei kein Ende, eh nicht in weiter Rund. Der arbeitsfreie Volk gesiegt. Tja, das ist ein klassisches Arbeiterlied, gesungen von wem sonst? Von Hannes Wader. Vorwärts, die junge Garde, von seinem berühmten Album Hannes Wader singt Arbeiterlieder live. Ich glaube, das Album ist aus den frühen 70er Jahren, als die Welt noch irgendwo, zumindest arbeiterkampfmäßig, in Ordnung war. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Werner, aber damals war die Welt doch vom Klassenkämpferischen her doch noch ein bisschen. In Ordnung war sie damals auch nicht, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Mehrheit der Malocher damals noch mehr Bewusstsein hatte über das, was tatsächlich abgeht und wichtig ist, im Gegensatz zu heute. Ne? Jedenfalls, wie auch immer, heraus zum 1. Mai. Auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir bereit. Den Fallenknecht, dem haben wir's geschworen, der rosa Luxemburg. Reichen wir die Hand, dem Kalibknecht, dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg, reichen wir die Hand. Es steht ein Mann, so fest wie eine Eiche. Gewiss, schon manchen Sturm erlebt, vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht, vielleicht ist er schon morgen. Wir fürchten nicht, ja nicht, den Donner der Kanone. Wir fürchten nicht, ja nicht, die grüne Polizei, den Karl-Liebknecht, den haben wir verloren. Die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand, den Karl-Liebknecht. A veces los viernes caen en sábado. Te dejamos elegir tu tiempo y tu lugar. Porque volaste hasta la tierra de nadie. Hoy. Niemandsland. Lo único fijo, 91.4 de la FM. Der 1. Mai hat natürlich für alle Leute, die politisch interessiert sind und vielleicht auch irgendwann mal in ihrem Leben sich für eine Sache eingesetzt haben, die ihre Geldbörse betrifft, ihre Arbeitsbedingungen, die Sicherheit am Arbeitsplatz, die vielleicht eine Gemeinheit, die Kollegen betrifft, die man auf der Arbeit hatte. Für alle Leute, die sich irgendwann mal eingesetzt haben, ist der Begriff Arbeiterkampf eigentlich kein Fremdwort, oder Werner? Ja, ja. Wir sind die junge Garde des Proletariats, also du und ich nicht mehr. Wir sind die alte Garde des Postproletariats. Oder wir sind die Moorsoldaten und so. Aber der 1. Mai ist natürlich nicht nur ein emotional besetztes Thema, sondern finde ich wirklich ein wichtiges Thema bis heute. Aber da können wir gleich drüber reden. Aber gehen wir doch chronologisch vor. Was für ein Datum haben wir heute? Heute ist der 30. April 2010. Vorabend zum 1. Mai. Ja, ja. Aber der April hat nur 30 Tage. Gehen wir 35 Jahre zurück, dann sind wir am 30. April 1975. Was ist da passiert? An diesem Tag, genau heute vor 35 Jahren, stürmt der Vietcong Saigon, die US-Botschaft. Nee, das war ein Tag vorher, wo man ja die Fernsehaufnahmen kennt, die letzten Hubschrauber starten vom Dach der US-Botschaft, Tausende von vietnamesischen Kollaborateuren wollen noch mitfliegen, schaffen es aber nicht mehr. Aus den Handkoffern quillen die Dollarscheine und die Perlenketten. Perlen auf der Landepiste. Und einen Tag später, dann also am 30. April 1975, wird dann auch der Präsidentenpalast eingenommen vom Vietcong, die Panzer fahren dort rein. Und damit ist der Vietnamkrieg zu Ende. Das war der 30. April und nachher können wir ja über den 1. Mai reden. Ja, das war eigentlich ein Erfolgstag in der Geschichte, eine Sternstunde, vielleicht sogar in der Geschichte der Nachkriegszeit, weil es eben einer hochgerüsteten, ultratechnologisierten Kampfmaschine die USA damals nicht gelungen ist, praktisch ein Bauernvolk zu besiegen. Im Gegenteil, sie mussten mit eingezogenem Schwanz dieses Land verlassen. Und außerdem war es ihre erste militärische Niederlage in ihrer ganzen Geschichte. Jawohl. Vielleicht ein bisschen zur Geschichte des 1. Mai. Das steht ja heute auf dem Programm. Ich weiß nicht, wir haben uns natürlich umgetan und wissen natürlich auch einiges, was man so als Allgemeinwissen bezeichnet. 30. April, 1. Mai, 2. Mai ist auch ein wichtiges Datum. Muttertag, der Tag aller Mütter und derer, die es noch werden wollen. Und dazwischen liegt der 1. Mai. Alles neu macht der Mai. Und der Name von diesem Tag, wie sagen die Leute heute, wie nennt man diesen Tag auf Deutsch oder auf Spanisch? Nee, den Muttertag. Den 1. Mai. Den 1. Mai. Día del Trabajador. Ja, Día Internacional del Trabajador. Día del Trabajo. Oder die letzte Version in Deutschland, der Maifeiertag. Hier, also die offizielle Version ist Tag der Arbeit, Maifeiertag oder, Achtung, Kampftag der Arbeiterbewegung. Ja, aber das sind ideologische Varianten. Diesen Tag, den Tag der Arbeit zu nennen, ist ja auch schon ein bisschen komisch, weil es gerade an dem Tag, wo man nicht arbeitet, richtig, gesetzlich noch nicht. Also irgendwann werden sie das vielleicht auch noch versuchen abzuschaffen. Ja, und dann Kampftag der Arbeiterklasse, der internationale Kampftag der Arbeiterklasse, oder wie später die Trotzkisten gesagt haben, der Kampftag der internationalen Arbeiterklasse und so. Woher kommt das alles? Also die ganzen Vorgänge, aus denen sich dann später dieses Datum herauskristallisieren sollte, da hat sich abgespielt in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Überall geht die Industrialisierung voran, besonders in England, USA, Deutschland, Frankreich und auch wo? In einer britischen Kolonie in heutigen Australien. Wie war die Situation damals? Der 12-Stunden-Arbeitstag war quasi die Norm. Und in dieser britischen Kolonie im heutigen Australien gab es dann zum ersten Mal Massendemonstrationen mit dieser Forderung, wir wollen den 8-Stunden-Tag. Und dann, also haben sie auch geschafft damals, dass gerade dieses neue Gesetz hat dann wurde gültig am 1. Mai 1856. Und dann, 30 Jahre später, 1886, mobilisierte dann die Arbeiterbewegung in USA. Ab Beginn dieses Jahres hin zu einem Generalstreik und dieser Generalstreik sollte am 1. Mai stattfinden. Also in diesen ganzen Anfangsmonaten vom Jahr 1886 gab es dann immer wieder überall Massenstreiks, Demonstrationen und dann besonders wichtig, was damals passiert ist, in einer konkreten Fabrik in Chicago, ich glaube Landwirtschaftsmaschinen haben die hergestellt. Jawohl, ja. Landwirtschaftliche Geräte steht und, hier. Dann die Arbeiter erklären den Streik und wie reagiert die Geschäftsleitung? Aussperrung. Aussperrung für alle. Das Problem der Geschäftsleitung in diesem Moment ist natürlich, wie besetzen wir jetzt die 900 Arbeitsplätze? Und haben dann versucht, die mit Immigranten zu besetzen, also die als neuen Immigranten, als Streikbrecher einzusetzen. Und im Unterschied zu heute haben die Arbeiter eben damals nicht die Bild-Zeitung gelesen, sondern eine sozialistische Arbeiterzeitung, die hieß so, das war der Titel. Und deshalb hatte diese Streikbrecherstrategie keinen Erfolg. Also es kamen nur 300 von den 900, die man brauchte. Genau. Das war natürlich ein Reinfall für die Bosse. Es wurde dann eben nicht gearbeitet. Dann wiederum 3 Wochen später, und das war dann der 1. Mai 1886, gibt's dann in Chicago eine riesige Arbeiterversammlung auf dem Haymarket. Und einer der Redner ist genau der Herausgeber von dieser Arbeiterzeitung, ein gewisser August Spieß. Der war aber nicht, wie der Name vielleicht vermuten ließe, ein Spießbürger, sondern war Anarchist. Ja. Anschließend gab es dann, oder kurz drauf, mehrtägige Streiks und am 3. Mai beginnen dann Straßenkämpfe zwischen der Polizei und Arbeitern, wo zuerst mal zwei Demonstranten erschossen werden von der Polizei. Und einen Tag später, gerade deshalb, gibt es eine Protestkundgebung, bei der es sofort auch wieder Auseinandersetzungen gibt zwischen Arbeitern und Polizisten, und dann explodiert eine Bombe, und wie immer sagen natürlich der Staat und die Polizei, die Behörden, die Anarchisten haben eine Bombe geschmissen, und die Anarchisten sagen, das war ein bezahlter, von den Unternehmerverbänden bezahlter Provokateur. Wie auch immer, beides ist theoretisch möglich. Das Ergebnis waren 7 tote Polizisten, einige sofort, andere in den darauffolgenden Tagen gestorben. Und Straßenschlachten, ne? Ziemlich lange dauerten. Ja, nur das Resultat von diesem einen Tag. Ne? Ja. 7 tote Polizisten und 20 tote Demonstranten und Hunderte von Verletzten. Wie reagiert der Staat? Er nimmt 8 Leute fest, 8 Anarchisten. Später hat sich herausgestellt, dass einige von diesen 8 überhaupt nicht in Chicago waren an diesem Tag, aber jedenfalls, die werden festgenommen. 8 Leute, 4 davon zum Tod verurteilt, einer bringt sich im Gefängnis um. Und dann die anderen werden dann ein paar Jahre später begnadigt. Also das ist an diesem Tag passiert, am 1. Mai 1886. Und dann später die Arbeiterbewegung in Europa nimmt dann das auf, was da aus den USA schon vorgegeben war, diesen Tag zu erklären als Kampftag der Arbeiterklasse, und seither ist das Usus, sagen wir mal, jeden 1. Mai. Die Heimat ist weit, so weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und wir siegen für dich. Vielleicht eine Lehre, die gezogen werden könnte aus dieser Haymarket-Affäre, ist eben, dass das Thema der Gewalt eigentlich immer von der oberen Klasse ausgeht, zumindest in diesem Fall sehr stark bewiesen. Und auch die Frage ist immer bei solchen Dingen, wem nützt diese Gewalt? Das ist auch immer ein Kriterium, wenn man nicht weiß, wenn die Situation konfus ist und absichtlich konfus gehalten wird, dann sollte man sich einfach immer nur fragen, cui bono, wem nützt es? Und dann kommt man schnell dahinter, wer wahrscheinlich diese Bombe geworfen hat. Der 1. Mai, wie gesagt, ist ein Feiertag in vielen, vielen Ländern auf dieser Welt. Ist gesetzlicher Feiertag in Deutschland, in Österreich und in Teilen der Schweiz. Warum nur in Teilen der Schweiz? Ich weiß jetzt nicht, in welchen Teilen nicht. Wahrscheinlich, wo die Millionäre wohnen, da ist der kein gesetzlicher Feiertag. Wahrscheinlich da um den Garda oder Genfer See herum. In diesem Tal da, wo der Günther Sachs rätoromanisch spricht. Vielleicht. Ja, oder vielleicht, wo die Supermilliardäre leben. Die haben natürlich keinen gesetzlichen Feiertag für ihre Hausangestellten. Die lassen ihre Hausangestellten auch am 1. Mai arbeiten. Aber die leben ja überall in der Schweiz. Ja, ja. Nicht nur aber im Tessin. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo doch so Schutzzonen, Anti-1. Mai-Schutzzonen. Das werden wir bestimmt auch noch rausfinden. In vielen weiteren Staaten, wie zum Beispiel Italien, Russland, Volksrepublik China, Volksrepublik, wie das klingt, Griechenland, Frankreich, Schweden, Finnland, Türkei, Mexiko, Thailand, Nordkorea, Portugal, Brasilien und viele, viele mehr. Deutschland, ein gesetzlicher Feiertag. Der Versuch der Weimarer Nationalversammlung am 15. April 1919, den 1. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu bestimmen, endete bereits 1919. Für das Gesetz, das nur auf den 1. Mai 1919 beschränkt war, stimmten SPD, DDP und Teile des Zentrums, während die bürgerlich-rechte Opposition DNVP, DVB sowie weite Teile des Zentrums die Einführung des Tages der Arbeit als Feiertag überhaupt ablehnten, ging der USPD das Gesetz nicht weit genug. Sie forderte zusätzlich die Einführung des 9. November als Revolutionsfeiertag. Der sogenannte Blutmai, Berlin 1929, ließ die Widersprüche zwischen KPD und SPD deutlich werden. Von Blut, doch hell und klar und gut, Genossenmut. Das Volk mit einer Stimme spricht in unserem Schritt. Millionen. Gesetzlicher Feiertag wurde der 1. Mai ab 1933 durch die, Achtung, ausgerechnet durch die Nationalsozialisten. Verkehrte Welt. Das Reichsgesetz zum 10. April 1933 benannte ihn als, Zitat, Feiertag der nationalen Arbeit. Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaften in Deutschland verboten und die Gewerkschaftshäuser gestürmt. Welch ein Zynismus. Die Nazis erklären den 1. Mai als Feiertag und verbieten die Gewerkschaften. Im Jahr 1934 wurde der 1. Mai durch eine Gesetzesnovelle zum nationalen Feiertag erklärt. Jetzt wird das Volk sich erheben im Kampfe und singen mit mächtiger Stimme. In der DDR und weiteren sozialistischen Ländern wurde der 1. Mai als internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus begangen und auf die Traditionen der internationalen Arbeiterbewegung verwiesen. Die Teilnahme an den Demonstrationen mit dem Vorbeimarsch an der Tribüne mit führenden Parteimitgliedern und anderen Ehrengästen war für Betriebe und Schulen im Allgemeinen eine Pflichtveranstaltung. Symbol des 1. Mai ist die rote Mainelke. Ich kann mich noch daran erinnern an die 1. Mai, Tage in West-Berlin damals noch während des Kalten Krieges. Da wurde immer direkt übertragen vom ersten Programm des DDR-Fernsehs DDR 1 und DDR 2. Die hatten nämlich zwei Programme. Die haben immer die Mai-Parade direkt übertragen im Fernsehen. Und dann sah man immer, wie das Volk an seinen Führern vorbei strömte mit Fahnen, immer bereit zum Kampf, immer bereit auch noch mehr zu arbeiten, Überstunden einzulegen, Subotniks zu machen. Das war natürlich eine absolut starre, ritualisierte, vielleicht sogar unechte Veranstaltung. Es gab natürlich viele Leute, die dran geglaubt haben. Das war wie eine Religion im Osten. Während im Westen gab es immer diese Spaltung in West-Berlin damals zwischen den, sagen wir mal, mit dem System kungelnden Gewerkschaftsführern. Da gab es dann immer viele Proteste und die Leute, die mit diesen Gewerkschaftsführern nichts zu tun haben wollten. Und dann gab es immer heraus zum revolutionären 1. Mai und die DGB-Kundgebung vor dem, wo war das damals, vor dem Reichstag, auf der Reichstagswiese. Weiß ich gar nicht mehr, ja? Ja, ja. Nicht vorm Schöneberger Rathaus. Schöneberger Rathaus, stimmt. Da war eine Kundgebung und nachher vor der Reichstagswiese, da endete die Demo. Später. Würstchen essen, Bier trinken. Würstchen essen, so. Dann waren da die ganzen Gewerkschaften. Ich werde nie vergessen, da war die Gewerkschaft der Polizei neben der Postgewerkschaft. Genau. Dieselbe Polizei, die nachher in Kreuzberg dann im Knüppel schwamm. Das war also alles ein Klüngel in Berlin. Hasste sich, man liebte sich, man brauchte sich, man schlug und man küsste sich am 1. Mai. Das war West-Berlin, ein Dorf eigentlich, solange die Mauer noch bestand. Die 1. Mai-Demos dann ab den 80er Jahren löste sich praktisch der revolutionäre 1. Mai-Block immer weiter von den traditionellen 1. Mai-Feiern ab und machte, sagen wir mal, sein eigenes Ding. Das waren junge Anarchisten, Kreuzberger Freaks, Hausbesetzer, antiimperialistische Gruppen, revolutionäre Zellen und was da alles so sein Unwesen trieb, der schwarze Block auch, die traten dann immer in schwarzen Klamotten auf, die Autonomen, die hatten schwarze Halstücher, schwarze Helme, dann kam das Vermummungsverbot, man durfte sich nicht mehr vermummen, dann hat man sich die Gesichter bemalt und das Ganze als Clownerei getarnt und das Spielchen, da werden wir gleich noch drauf zurückkommen, das Maifest in Kreuzberg, ist bis heute nicht, wegzukriegen. Maifest. Jetzt schreiben sie natürlich Maifest und da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der 1. Mai 1946 durch den Alliierten Kontrollrat bestätigt. konnten sie auch nicht verbieten. Maikundgebungen durften jedoch nur in beschränkter Form durchgeführt werden. Der 1. Mai ist in der Bundesrepublik Deutschland nach den Feiertagsgesetzen der Bundesländer ein gesetzlicher Feiertag. Die amtliche Bezeichnung in Deutschland ist durch Gesetze der einzelnen Länder geregelt. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo ich herkomme, ist der 1. Mai offiziell Feiertag als Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerversöhnung und Menschenwürde benannt worden. Oh, wie bonito. Jo, da haben sie eine Menge reingepackt, die Herrschaften. Seit den 1980er Jahren gab es neben den politischen organisierten Demonstrationen auch regelmäßig Ausschreitungen, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Vor allem im Zusammenhang mit der Demonstration zum 1. Mai in Kreuzberg. Das ist ein Stadtviertel von Berlin. Damals also vielleicht das Stadtviertel der Hausbesetzer und der Ausgeflippten ein bisschen. Ich habe da jahrelang auch selber gewohnt. Mit dem Rücken zur Mauer. Weil du gerade gesagt hast, der gesetzliche Feiertag wurde also tendenziell in Kreuzberg zu einem ungesetzlichen Feuertag. Ne? So könnte man das so zusammenfassen. Schöner kleiner Scherz. Du musst auch sagen, kleiner Scherz von mir. Gut, ja, da wurde natürlich auch gezündelt, da brannte manches. Wir sind Feuer und Flamme für diesen Staat. Das war eine der Parolen, die manche gerufen haben und dann eben auch versucht haben, möglichst viel anzuzünden. Dass dabei nicht alles immer mit Intelligenz zu tun hatte, das haben diejenigen... die da gewohnt haben zu der Zeit, ich kann mich noch erinnern, an den 1. Mai 1987 auch erlebt. Das heißt, da wurde ein Supermarkt angebrannt, daneben waren Wohnhäuser und einige super Illuminierte aus der sogenannten jungen Arbeiterbewegung, selbst ernannt, haben dann versucht, die Feuerwehrleute mit Steinen zu bewerfen und die Löschkommandos davon abzuhalten, den Brand zu löschen, der jederzeit auf die Wohnhäuser hätte übergreifen können. So viel Dummheit herrschte dann leider auch an diesem 1. Mai, wo man vorher sich vielleicht so schön gefreut hat, Feuer und Flamme für diesen Staat und zündelt, war aber zu doof, irgendwo hinzugehen und intelligent zu zündeln und zündelte dann praktisch sein eigenes Wohnzimmer an. Das war leider auch... ein Aspekt dieses 1. Mai. Darüber hinaus gibt es seit 2001 den internationalen Euro May Day. Das klingt jetzt englisch, das klingt sexy, cool, modern, dessen zentrales Anliegen ist, den verschiedenartigsten Formen von Prekarisierung in Arbeit und Leben einen Ausdruck zu geben, die durch die klassischen Institutionen der Arbeiterbewegung mit der Linken nicht mehr organisiert werden. Das heißt, es gibt jetzt Kollektive, die haben sich abgekoppelt von Gewerkschaften, sogenannten sozialistischen Parteien, die schon längst nicht mehr sozialistisch sind. Die sind einfach von Karrieristen und Geldmachern unterwandert und übernommen worden. Und die haben sich also abgelöst von dieser Art von Politik machen und versuchen auf der untersten demokratischen Ebene selber etwas zu machen am 1. Mai. Weil der Prolet ein Prolet ist, drum kann ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo der Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Kommen wir vielleicht zum internationalen Aspekt dieses 1. Mai. Wie sieht es in anderen Ländern aus? Da ist zu sagen, erst einmal in Nordamerika heißt der Tag der Arbeit Labor Day. In USA, in Kanada Labor Day. Naja, klingt gleich, schreibt sich aber anders. Labor Day mit OR und in Kanada mit OUR. Und wird nicht im Mai, sondern am ersten Montag im September begangen. Das ist ja auch witzig. In Finnland wird am 1. Mai Vappu gefeiert. In Japan wird am 23. November ein gesetzlicher Feiertag begangen, der Arbeitsdanktag. Ich sag's mal auf Japanisch, Kinro Kancha no Hi heißt. In der Volksrepublik China wird der Tag der Arbeit ebenfalls am 1. Mai begangen, in Verbindung mit einer Woche Ferien. Achtung, Werner, wusstest du das? In China, die haben, zumindest heißt das, sagt das Wikipedia, bei dem stalinistischen Kapitalsystem, das die da gerade durchziehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die ihren Arbeit dann eine Woche freigeben, oder? Kommt mir auch ziemlich viel vor. Da wird das Gleiche passieren wie mit den Griechen irgendwann mal. Ne? Die leben über ihre Verhältnisse. Ne? Wo kommen wir denn hin, wenn alle Hinz und Kunz eine Woche Urlaub hätten? Das muss doch noch runterzufahren sein, ne? Im Interesse aller. So, das also zu China. Wir berufen uns hier, wie gesagt, auf Quellen in Wikipedia. In Vietnam heißt der Tag der Arbeit Ngai Coc Te Lao Dong und wird auch am 1. Mai gefeiert. Aha. In Frankreich heißt der Tag Fête du Travail, Fest der Arbeit, und ist gesetzlicher Feiertag. Es gibt den Brauch, Maiglöckchen als Symbol des Frühlings und als Glücksbringer zu verschenken. Super. Bleiben Sie doch unsere Herren, vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen. Vielleicht als letztes Land, das uns doch sehr nahe steht, in der Türkei heißt der 1. Mai Emek ve Dayanishma Günü, Tag der Arbeit und Solidarität. Der 1. Mai wurde zum ersten Mal 1923 in der Türkei gefeiert. Dort hieß er 1. Mai İçi Bayram, der 1. Mai Arbeiterfeiertag. Nach dem Militärputsch, von der NATO gesteuert, von 1980, wurde der 1. Mai als Feiertag abgeschafft und erst im April 2009, Achtung, also vor kurzem, als offizieller Feiertag wieder eingeführt. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu blutigen und tödlichen Konfrontationen zwischen den Sicherheitskräften und Demonstranten. Sagen wir es anders, die Polizei hat immer wieder blutig in die 1. Mai-Demonstrationen in Istanbul und Ankara hineingeprügelt und sogar hineingeschossen. Wohin auf das Auge blicket, was lässt sich noch anfügen zum 1. Mai, jetzt international, und haben wir was Wichtiges vergessen in unserem Überblick, Werner? National, international. Ja, ist ja bekannt, was du vorher schon angefangen hast zu erwähnen, Spaltung innerhalb der linken Bewegung, aber das gehört schon fast dazu, ja. Allein hier in Barcelona gibt es mindestens 4 verschiedene Demonstrationen morgen. Ich kann das mal schnell vorstellen. Die Frühaufsteher sind die CNT, AIT, um 11 Uhr schon. Da gibt es eine Kundgebung am Arco de Triunfo, also gegen die Aggression des Kapitals, Billigung bzw. Unterstützung durch den Staat. Dagegen wird gesetzt eine Arbeiterbewegung, die solidarisch sein muss, die sich auszeichnet durch gegenseitige Hilfe und direkte Aktion. Rebellion, Einigkeit, Aktion und Autogestion, Selbstverwaltung. Das ist die CNT. Dann eine halbe Stunde später gibt es gleich 2 Geschichten. Also einmal die große der reformistischen Gewerkschaften, Kommissiones und UGT, 11.30 Uhr. Das soll losgehen da an der Ecke Ronda San Pere, Passeggio Gracia, mit solchen Parolen wie Per l'occupación de calidad y la protección social. Also wenn ich mich anstrenge, würde ich das vielleicht übersetzen: für die Sicherung und den Erhalt der Arbeitsplätze und gegen den Abbau sozialer Rechte. Ja, also dort werden am meisten wahrscheinlich die meisten Leute hingehen. Dann simultan CGT trifft sich um 11.30 Uhr auch in der Ecke Via Laietana con Plaza de los Angeles. Al Carré, que ya es hora. Also es wird protestiert gegen die Exzesse der Arbeitgeber, der Regierung. Und sagen noch schönerweise dazu, Regierung, linke oder rechte, wenn es denn überhaupt noch jemand geben sollte, der das differenzieren und auseinanderhalten kann, Und auch eine Kritik an Commissiones und UGT, dass sie endlich damit aufhören sollen, zum x-ten Mal wieder mal eine Reform des Arbeitsrechts auszumauscheln mit den Arbeitgebern und der Regierung. Also was gefordert wird, eine Alternative, was man vorschlägt zum kapitalistischen System und vor diese hemmungslose Konsumismus, diese Konsumgesellschaft, die wir erleiden müssen. Und dann am Nachmittag noch eine, die sogenannte Unitaria, das geht los, Avenida de la Catedral, Via Laietana. Da gibt es ein Manifest, Manifesto Unitario, Unitaria Alternativa, also wird veranstaltet von einer riesengroßen Zahl von diversen Gruppen, Organisationen, Vereinigungen, wie zum Beispiel die Kampagne gegen ein Europa des Kapitals, die Krise, den Krieg, Assemblea der Arbeitslosen, Nachbarschaftsvereinigungen, kleinere Einzelgewerkschaften, Chaos en la Red, La Marcha Mundial de los Dones, Assemblea für das Recht auf eine Wohnung. Und die verstehen ihre Mobilisierung auch als einen Schritt hin zu einem baldigen Generalstreik. Und das ist, was Barcelona anbelangt. Weißt du was über Berlin, wie es da aussieht, was da? Ja, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, wenn wir den Block Revolutionärer Mai im Kiez Kreuzberg einleiten. Vielleicht zuerst ein paar Takte Musik, ein Lied. Das hat Wolf Biermann nach der Maueröffnung komponiert. Verkauft uns nicht. Das klingt fast wie eine Bitte an diejenigen, die nun das Sagen hatten im Arbeiter- und Bauernparadies, das aufgelöst wurde, das praktisch an die Wall Street verhökert wurde. Das heißt, erstmal an das westdeutsche Kapital und dann ging es über die Börse. Mafia war mit im Spiel und ich weiß nicht was alles. Wolf Biermann, wenn er das damals gewusst hätte, hätte er vielleicht das Lied doch noch ein bisschen härter komponiert. Wolf Biermann. Paul Kunkel, Arbeiterdichter im VEB Chemie Leuna, schrieb dieses Lied für seinen Kollegen Biermann. Für dessen ersten Auftritt am 1. Dezember 1989 in Leipzig. Wir haben uns selber die Freiheit erobert und waren nur Menschenmaterial. Doch jetzt soll uns auch nicht der Westen schlucken, die Brüder und Schwestern vom Großkapital. Die Haie mit harter Währung kommen schon angeschwommen und sind so frei und schnappen sich unser Oma ihr klein Häuschen in Mecklenburg für ein Appel und Ei. Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk, wir bleiben hier. Das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Wir brauchen keinen Konkursverwalter Hans Modrow, du, da geht's nicht lang. Verramsch uns nicht an Krupp und Thyssen, Mercedes-Benz und die Deutsche Bank. Fleiß, Freiheit, Spaß und Menschenwürde sind unser stärkstes Kapital. Wir wollen endlich eigene Fehler machen und nicht die des Westens noch einmal. Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk, wir bleiben hier. Das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Nein, VEB Leuna, geschluckt und verdaut von Bayer Leverkusen sogleich. Nein, EAW Treptow, die schrottreife Braut, holt sich Herr Siemens heim ins Reich. Elektrokohle Lichtenberg, Zeiss Jena steht im Hemde da und bietet den welken Busenpfeil für ein paar Westmark, tralala. verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk, wir bleiben hier. Das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Wir lassen uns niemals wieder schlagen ans Kreuz mit Stempel und Stacheldraht. Verflucht und erneuert sei die Partei, die uns verkauft und verraten hat. Jetzt wird unser Land zum ersten Male ein Land, in dem man leben könnt. Wir brauchen Hilfe, doch nur von dem, der uns ein eigenes Leben gönnt. Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk, wir bleiben hier. Das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Ja, und der Wolf Biermann, der hat schon geahnt, er hat auch gesehen, was da auf uns zukommen wird und würde. Das waren eben Dinge, die eigentlich noch schlimmer gekommen sind, als er es gedacht. Verkauft uns nicht, verkloppt uns nicht als die Konzerne. Haha, Wolf Biermann, alles passiert. Tausendmal schlimmer, als du dir jemals ausgedacht hast. Kommen wir zum Thema Kreuzberg. Der 1. Mai in Kreuzberg hat seit den 80ern einen ganz eigenen Charakter angenommen. Einen doch sehr gewaltsamen Charakter, der vielleicht am Anfang einmal seine Berechtigung hatte, als die Leute sich dagegen gewehrt hatte, dass die Polizei brutal mit Tränengas in ein friedliches Straßenfest hineingefeuert hat. Das war der sogenannte 1. Mai 1987 auf dem Lausitzer Platz. Da war ich zufällig dabei, also nicht zufällig, ich lebte noch in Berlin und habe das selber erlebt, wie dumm, brutal und gewalttätig da die Polizei des Innensenators, der hatte eine Sonderpolizei, so eine Art Prätorianergarde, die hieß Einsatztruppe für besondere Lagen, ETBL. Also es war wirklich ein Witz. Das war ein Innensenator der CDU, ein kleiner Mann mit einem riesigen Ego, und der ließ wirklich kaputt hauen, was er nur konnte. Daraufhin haben die Leute sich dermaßen empört, der hat also einen Sturm, hat einen Wind gesät und einen Sturm geerntet. Der Kiez brannte lichterloh. In diesen Wirren des 1. Mai 1987 passierte dann, wie gesagt, auch alles, was man sich jetzt vorstellen kann. Die Leute, wie gesagt, vertrieben die Polizei aus dem Kiez. Aber dann hörte das natürlich nicht auf. Es kam zu Plünderungen, Randalismus, Zerstörungen. Es wurden Geschäfte abgefackelt. Es wurden Filialen von Banken zertrümmert und so weiter. Das Ganze ging bis in den frühen Morgen. Der Asphalt brannte, der Görlitzer Bahnhof brannte ab zum großen Teil. Bolle, das Kaufhaus, der Supermarkt an der Ecke Görlitzer Bahnhof, Oranienstraße, der brannte ganz aus. Heißt, das wäre ja noch interessanter. Ja, aber es hatte Bolle erwischt. Ich werde nie vergessen, wir hatten einen Fußballer, der bei Bolle arbeitete. Einer, der bei uns in der Mannschaft, also im Verein gespielt hat. Und der hat sich gar nicht gefreut. Der kam dann zum Training und meinte, man hat ihn angerufen, hat gesagt, er brauchte morgen nicht zur Arbeit kommen, der Laden wäre abgebrannt. Und solche Geschichten sind da passiert. Das war der 1. Mai. Danach ritualisierte sich diese Gewalt. Natürlich hat die Polizei versucht, nichts mehr anbrennen zu lassen im Kiez. Und das ging dann auch bis in die 90er, in die 2000er Jahre rein. 6 Jahre lang wurde dann das Maifest mit Y geschrieben in Kreuzberg von Frau Silke Fischer und ihrer Crew organisiert. Nachdem die Kiezfürstin, so wird sie genannt, abgetreten ist, hat das Bezirksamt die Zügel angezogen. Folgende Situation, die Pappbecher statt Scherben war die große Parole. Man wollte ein friedliches 1. Mai-Fest. Deshalb gab es auch eine Menge Geld. Frage ich jetzt, weil ich das nicht kenne. Also diese Frau, die das initiiert hat, dieses Mai-Fest mit Y, war das so eine Initiative zur, sagen wir mal, Beschwichtigung, um den sogenannten revolutionären Mai die Leute wegzunehmen. Ja, die Leute wollten einfach nicht, dass vor ihrer Haustür Autos brannten, der Asphalt brannte und die Läden zertrümmert wurden. Also es ging da nicht um politische Inhalte mehr bei diesem 1. Mai. Es ging da einfach nur. Es war eine private Initiative, sagen wir. Oder von du meinst. Oder von dieser Frau zum diese Beispiel. Frau also war. Diese vom Rathaus oder vom. Doch, das war vom Rathaus aus organisiert. Das war praktisch vom Kiez, von Kreuzberg selber. Ich lese mal hier ein paar Informationen, danach wissen wir mehr. Es ging vom Bezirksamt aus. Das Bezirksamt hatte natürlich, und viele Bürger, die in Kreuzberg leben, die Leute, die da wohnen, die hatten natürlich ein Interesse, dass ihr Kiez nicht brennen sollte. Es waren ja auch, man darf auch nicht vergessen, da waren Kinder, da waren, sie plädierten seit Jahren für intelligentere Formen von Gewalt und nicht praktisch die Polizei sich vor die Haustür zu holen und da alles kaputt hauen zu lassen. Das war eigentlich der Tenor der letzten Jahre. Natürlich wird das Maifest dieses Jahr anders. Zitat: Aus dem Mund von Jörg Fläming klingt das beinahe wie ein Versprechen. Eigentlich ist Fläming Büroleiter von Franz Schulz, dem grünen Bezirksbürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg. In diesen Tagen aber plagt ihn sein dienstlich verordneter Nebenjob als Organisator des Maifestes zwischen Görlitzer Bahnhof und Oranienplatz. Um zu verstehen, warum das Maifest anders werden soll, muss man wissen, wie es vergangenes Jahr war. Voll war es, noch voller als sonst. Die Stimmung ausgelassen, von den zahlreichen Bühnen wurde getanzt und getrunken. Für den Nachschub sorgten die Kids aus dem Kiez und die Händler, die die Bierkästen in den Hausfluren turmhoch stapelten. Also man kann sich vorstellen, wenn in Kreuzberg und in Berlin getrunken wird, dann geht's da wirklich richtig zur Sache. Doch irgendwann hat der Erste das Becks in Flaschen verkauft. Das war verboten eigentlich, man sollte nicht Becks in Flaschen verkaufen. Einer hat damit angefangen, und weil das schneller ging, und am Ende haben es alle so gemacht. Am Ende war das, und das war bald auch das Ende des Festes und der Anfang eines 1. Mai, der Berlin nach Jahren der Krawallfreiheit wieder Straßenschlachten lieferte. In Kreuzberg empörte sich Innensenator Eberhard Körting, so heißt der Mann von der SPD, wurden Polizisten zur Steinigung freigegeben. Naja, da sind sie immer ganz vorne weg mit ihren Tremendismus, mit ihren haushohen Übertreibungen. Maifest und Steinigung? Fragezeichen. Vom Vorwurf, dass das Kreuzberger Fest die Randale befeuert habe, will Jörg Fläming nichts wissen. Froh ist er trotzdem, dass die Organisatoren der revolutionären 1. Mai-Demonstration dieses Jahr nicht durch das Fest wollen. Letztes Jahr zog die Demo mitten durch das Maifest. Das soll dieses Jahr anders sein. Flemings Haltung ist verständlich. 2009 hat ihm der Innensenator, Achtung, 180.000 Euro für das Maifest rübergeschoben, überwiesen. Musik auf mehreren Bühnen, Ordnerjobs für Jugendliche, das ist für Körting von Anbeginn eine Investition in Deeskalierung gewesen. Tatsächlich ging die Randale in Kreuzberg seit dem 1. Maifest 2003 Jahr für Jahr zurück. Die Pubertät gekommen, hat sich somit auch verändert, wie der Name sagt. Es gibt keine Liebe, wenn wir sie nicht wollen. Bis zum letzten Jahr 497 verletzte Polizisten zählte die Polizei. Ein Jahr zuvor waren es 112 gewesen. Es war klar, dass wir handeln mussten, sagt Maifest-Organisator Fläming, nicht ohne zu betonen, dass das Fest 2009 für ihn ein Erfolg war. Mit 35.000 Besuchern kamen fast doppelt so viele wie 2008. Und es klingelte natürlich ganz ordentlich in der Kasse. Ja, hört sich natürlich erstmal viel an, fast 500 verletzte Polizisten, da muss ja die Hölle los gewesen sein. Also was stimmt, es waren tatsächlich viel mehr als im Vorjahr 2008, aber man darf nicht vergessen, dass da halt jeder Kratzer mitgezählt wird, den sich ein Polizist zuzieht, wenn er aus der Wanne aussteigt. Fast alles waren irgendwelche Prellungen. Und nicht ein einziger von diesen fast 500 Polizisten musste ins Krankenhaus zum Beispiel. Also Ja, die Polizei ist da sehr großzügig mit der Erfassung ihrer Verletzten. Das ist auch denen, die es kennen und wissen, bekannt. Die es nicht wissen, sollen es hier mal bitte zur Kenntnis nehmen. Das ist so. Ein Kratzerchen und schon ist man verletzter Polizist. Inzwischen hat das Bezirksamt den Worten auch Taten folgen lassen. Nicht mehr nur Flaschen und Dosen hat Jörg Fläming diesmal auf den Index gesetzt, sondern den Alkoholverkauf generell. Achtung, wer ein Bier trinken will, kann das auch in einer Gaststätte tun. Auf der Straße gibt es keinen Alkohol. Alkoholfreies Kiezfest. Auch wenn Fleming betont, dass der Charakter des Maifestes als Fest von unten der gleiche bleibe, ist im Kiez ein heftiger Streit entbrannt, in Kreuzberg. Die Künstlerin Mo Skito, eine der Maifestmacherinnen der ersten Stunde, hat sogar das Handtuch geworfen. In einer wütenden Presseerklärung schrieb sie, Zitat, die Inhalte gingen verloren und die Grenzen unseres Gebietes wurden von der Polizei aufgeweicht. Vor allem aber seien Entscheidungen von oben verordnet worden, die man nicht mehr mittragen könne. Ja, sagt Soner Ipekeglu, seit Jahren einer der Organisatoren. Dieses Jahr wird es anders, allein schon wegen des Geldes. Rund 30.000 Euro weniger kommen diesmal vom Innensenator. Erhard Körtings Rache, meint mancher im Kiez. Eine absolute Katastrophe, sagt auch Ipekciloglu. Doch hingeschmissen hat er es noch nicht. Auch in diesem Jahr macht sein Satzbüro die Plakate fürs Maifest. Richtig dabei ist er auch nicht mehr. Der Bezirk hat alles an sich gezogen, schimpft er. Das ist kein Fest mehr von unten, sondern ein Fest von oben. Ja, die Frage ist also, was für ein Fest wollen die Leute eigentlich haben? Eins ist klar, die Leute wollen ein Fest ohne Gewalt. Zumindest die Leute, die da leben. Die Gewalt soll woanders stattfinden, nicht bei ihnen vor der Haustür. Die Kritik natürlich, dass das Maifest von Omo organisiert wird, die Offenheit weg ist und die Leute gekauft sind, die kennt Jörg Fleming und sie ist nicht neu. Dass dieses Jahr alles anders ist, hat auch mit einer Personalie zu tun. Kaum hatte sich das Tränengas 2009 über Kreuzberg verzogen, zog Silke Fischer die Konsequenzen. 6 Jahre lang hatte die ehemalige Hausbesetzerin, Kreisvorsitzende der SPD und Bezirksamtsmitarbeiterin das Maifest organisiert. Wenn Menschen zu brennenden Fackeln werden, habe ich nur noch Hoyerswerda im Kopf, sagte die 50-Jährige gleich nach der Randale der Berliner Zeitung. Doch es war auch nicht nur der Krawall, der Silke Fischer aufgeben ließ. Fischer, die SPD-Frau, und Schulz, der grüne Bürgermeister, das passte schon lange nicht mehr. Darüber hinaus stritten sich die Organisatoren des Maifestes mit denen des parallel stattfindenden Mariannenplatzfestes. Halina Vatsianik etwa, Kreischefin der Linken, warf ihrer SPD-Kollegin Fischer vor, alles Geld für das Maifest zu beanspruchen. Das heißt, man zankte sich da auch um die Gelder. Wie es dieses Jahr werden wird, das wissen wir noch nicht, da werden wir nächste Woche von berichten. Jedenfalls Flaschenverbot, kein Alkohol an den Ständen, kein Handel. Viele Anwohner werden darüber froh sein. Allzu sehr ist in ihren Augen das Maifest über die letzten Jahre zum Rummel geworden, zur Gelddruckmaschine für einige wenige und, warum sollen wir das nicht auch sagen, zum Initiationsritual für eine Straßenkampf nostalgische junge Leute, sagen wir mal, Schiene, wo Leute wirklich auch anreisen extra, um sich praktisch ihre ersten sogenannten Mai-Straßenkampferfahrungen zu holen. Wer jahrelang im Kiez gelebt hat und hat das gesehen, der kann das schon einschätzen. Die Leute, die so etwas erkennen und sagen, werden dann oft von denen als reaktionär verschrien und was erzählt ihr? Aber machen wir uns nichts vor, da ist nicht alles Gold, was glänzt unter den sogenannten revolutionären Jugendlichen. Das muss man auch sagen. Ich mach meinen Frieden mit euch, ich mach meinen Frieden mit euch. Hallo Vollidiot, hallo Vollidiot. Ich bin einer von euch, bin einer von euch. Hallo, hallo, hallo, hallo. Thank you. Ja, viele Jahre lang ging es am 1. Mai auf der 18-Uhr-Demo wie ARD und ZDF. Sie war erste Reihe im Reigen zahlloser 1. Mai-Veranstaltung. Diesmal aber rückt der traditionelle Mai-Protest linker und linksradikaler Gruppen in den Hintergrund. Wie viele Menschen an der Demonstration teilnehmen, die um 18 Uhr an der Cottbusser Brücke beginnt, hängt auch vom Verlauf der Blockaden gegen den Nazi-Aufmarsch, müssen wir auch noch drüber reden, rund um den S-Bahnhof Bornholmer Straße in Prenzlauer Berg ab. Erstaunlich ist, dass sich sowohl Veranstalter als auch Politik um leise Töne bemühen. Die Gespräche mit der Polizeiführung waren erfreulich unaufgeregt, das sagt Sven Richwin, der Anwalt der Anmelder, dem Tagesspiegel. Berliner Tageszeitung. Innensenator Erhard Körting von der SPD erklärte, er hoffe, dass bei den Organisatoren der Kreuzberger Demo ein Umdenken begonnen hat. Ja, also das ist ja jetzt wirklich dieser Aspekt, du hast ja vorher schon gesagt, dass die Nazis dann auch versucht haben, dieses Datum für sich zu vereinnahmen, wie das dann genannt haben, Tag der nationalen Arbeit oder sowas. Ja. Und jetzt gibt's also tatsächlich auch schon, und das jetzt dieses Jahr nicht zum ersten Mal, schon seit ein oder zwei Jahren mindestens, ne, auch immer Aufrufe der Rechten, der Nazis, am 1. Mai zu demonstrieren. Und also jetzt die Situation ist die, die werden am Nachmittag, am frühen Nachmittag oder am Vormittag das schon machen, haben verschiedene Demonstrationsrouten angemeldet und die Polizei verheimlicht also die Demonstrationsroute, um Gegenproteste gegen die Nazis zu erschweren. Und was da dann jetzt passieren wird in Prenzlau morgen, was da abläuft, das wird dann wesentlich auch Einfluss haben auf die 18 Uhr Demonstration am Nachmittag. Ja. Ganz bestimmt. Ja. Und die Haltung von oben, da gibt's diese Äußerung vom Bundesinnenminister, von Thomas de Maizière. Der hat also ganz klar, die Gefahr steht links und in Berlin und in Hamburg, und sagt, Rechtsextremisten, die demonstrieren, kann man auch durch Nichtbeachtung besonders strafen. Und dann, hat man ja gesehen bei der NSDAP. Ja, man hat sie ja so nicht beachtet, dass sie ihnen nachher die Hälse durchgeschnitten haben. Und also für diese Leute steht eben die Gefahr ist links. Ja, und da ist dieser bayerische Innenminister Herrmann. Er fordert zum Beispiel ein Ende des Kuschelkurses bei Maikrawallen, also lieber härter anfassen. Und dann die Bildzeitung mischt natürlich auch mit und heizt das Klima an. Da sieht man dann zum Beispiel ein Foto von einer hübschen blonden Polizistin in voller Montur zur Aufstandsbekämpfung. Neckisch den weißen Schutzhelm unter Arm, und sie sagt dann, Sabine S., so kämpfe ich gegen die Mai-Chaoten. Aber ich bin nicht mehr. Ja, wie gesagt, also alles blickt an diesem 1. Mai natürlich in Richtung Kreuzberg. Das ist wohl das A und O, was in Deutschland zum 1. Mai stattfindet. Wie gesagt, die Demo, die revolutionäre 1. Mai-Demo, soll dieses Jahr nicht durch das Straßenfest geführt werden, sondern schon am Spreewaldplatz enden. Dennoch wird die Stimmung immer wieder aufgeheizt. Im Internet verkündet ein Vermummter, ganz im Stile der Videobotschaften von Islamisten, den Kampf gegen Gentrification und für Klassenkampf. Auch die Kreuzberger CDU zündelt, nachdem Kreischef Kurt Wassner im vergangenen Jahr einen Infostand auf dem Maifest gerichtlich untersagt wurde, ruft er nun zur Demo auf. Zusammen mit seinen Fraktionskollegen wolle er sich um 14 Uhr einer Koalition der Anständigen anschließen. Hoho, das klingt natürlich auch interessant. Unterdessen gab es beim Maifest die zweite Absage. Die neue Maifest-Organisation ist eine von oben nach unten durchorganisierte Inszenierung von Senat, Bezirksamt und Polizei, erklärte die AG Kiezkultur von unten, die im vergangenen Jahr eine Bühne betrieben hat. Zitat: Die Arbeit der letzten Jahre wurde innerhalb kürzester Zeit zerstört. Die Arbeitsgemeinschaft folgt damit dem Beispiel der Künstlerin Mo Skitto, die als langjährige Mitorganisatorin das Maifest 2010 boykottiert. Wir haben genug von einem Leben als Sklaven. Wir verließen Ägypten. Und wir sagen, ich bin als Leben. Na, na, na. Ich bin als Leben. Ich bin das beste Leben, das es gibt. Und ich ruf all meine Kinder zurück. Dem Motto an, lass die Räder rollen. Es ist ein langer, langer Weg bis zum Atlantik. Ist unsere Fahne, ja, wir fahren nach Hause. Das Radio spielt unser Lied. Oh, du weißt, wie es geht. Ja, du weißt, wie es geht. Es geht so. Ich bin das Leben, na, na, na. Ich bin das Leben, na, na, na. Ich bin das beste Leben, das es gibt. Und ich rufe all meine Kinder In der Weimarer Republik gab es ein Gedicht von Kurt Tucholsky, das hieß Rosen auf den Weg gestreut, küsst die Faschisten. Kurt Tucholsky hat dieses Gedicht geschrieben, um praktisch ironisch zu verdeutlichen, wie sehr die Nazis, die Nationalsozialisten, die Faschisten während der Weimarer Republik von den etablierten Parteien, besonders den rechten Parteien, verharmlost wurden. Man solle sie doch nicht beachten. Am 1. Mai wollen Rechtsextreme durch Prenzlauer Berg demonstrieren. Vielleicht kommen 1.000, vielleicht 3.000. Zwar könne man sie einfach auch mal durch Nichtbeachtung bestrafen. Das hat nämlich ein Berliner CDU-Politiker gesagt. Allerdings haben sich die Nazis in den letzten Monaten in Berlin gehörig aufgeplustert. Am morgigen Samstag wird sich zeigen, ob zu Recht oder nicht. Genau deshalb, das sagt der Schriftsteller Gerion Asmuth, genau deshalb sei ein Gegenprotest angesagt. In den vergangenen Jahren gab es zwei Versuche der NPD, an symbolträchtigen Tagen in Berlin Präsenz zu zeigen. Am 1. Mai 2004 wollten sie von Lichtenberg aus nach Friedrichshain ziehen. Die Polizei setzte, wie es ihre Pflicht ist, die Route gegen ein paar tausend Gegendemonstranten durch. Erst als Antifas auf der Frankfurter Allee Autos anzündeten, wurde die NPD-Demo abgebrochen. Ein Jahr später, zum 60. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 2005, versuchten es die Nazis erneut. Da standen sie stundenlang am Alexanderplatz, bis ihnen die Polizei als einzige Laufstrecke den Weg zurück in den S-Bahnhof gewährte. Autos brannten nicht, aber rund um den Alexanderplatz hatten weit mehr als 10.000 Gegendemonstranten alle Wege blockiert. Es blieb friedlich. Genau dies sind die beiden Möglichkeiten, die es der Polizei erlauben, auf die Durchsetzung der genehmigten Nazi-Demonstration zu verzichten. Massive Gewalt von Gegendemonstranten oder eine Masse von Gegendemonstranten, deren gewaltige Zahl einen Polizeieinsatz nicht mehr opportun erscheinen lässt. Friedlicher Widerstand ist also möglich, aber nur, wenn jeder Einzelne sich aufrafft und sich den Nazis in den Weg stellt. Der Einsatz könnte sich zudem gleich doppelt lohnen, denn der Verlauf des Nachmittags dürfte maßgeblich die Stimmung, wie du auch gerade gesagt hast, Werner, am Abend beeinflussen. Zwar garantiert ein friedlicher Protest in Prenzlauer Berg noch lange keine Ruhe in Kreuzberg, doch bei Krawall am Nachmittag wird sich derselbige Mist am Abend ganz garantiert und sicher wiederholen. Das Lied von Kurt Tucholsky, gesungen von Herrn Ernst Busch. Rosen auf den Weg gestreut. 1931. Ihr müsst sie lieb und nett behandeln. Erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln. Getreulich ihrer Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er sie ankläfft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Seelen hetzen, sag ja und Amen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln sie, so lobt den Herrn. Denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel, schätzt ihr das Leben so hoch ein? Das ist ein Pazifistenfimmel, wir möchten nicht gern Opfer sein. Und spürt ihr auch in eurem Bauch den Hitlerdolch, tief bis zum Heft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Also, wenn du mal wieder in der Berlin kommst, du musst immer locker bleiben, ja? Immer krass locker. Also, oder wenn dich jemand lange oder schief so anguckt, dann sagst du einfach, ey Alter, was geht ab? Bin ich Kind oder was? Hallo, hier sind Mimi und Aaron und wir grüßen die Hörer und Hörerinnen von Niemandsland bei Radio Contrabanda. Ich wollte natürlich sagen, Radio Contrabanda. Ho, ho, ho. Ja, das waren Mimi und Aaron aus Kreuzberg, falls ihr uns zuhört gerade, Mimi und Aaron. Kann ja sein, ich grüße euch recht herzlich aus dem Niemandsland. Aaron, dich besonders, du als DJ Attila, unvergessen. Hier, ich hoffe, du wirst bald wieder kommen und hier noch einmal mitmachen. Ich grüße auch Chris. Marissa hat mir erzählt, dass du uns hörst, und zwar samstags. Herzlichen Gruß an dich, Chris. Und jetzt ein bisschen Musik von Herrn Giesbert zu Kniphausen. Thank you. Spende deine Zeit, du wirst schon sehen, wo das führt. Dieser ganze Geiz ist sowieso nicht wirklich geil. Das Leben ist ein Kopfschmerz und es wird Zeit, dass du ihn spürst. Hab keine Angst, er ist sehr schnell wieder vorbei. Und lauf ruhig deine Runden, du sagst, du weißt, wohin sie führen. Doch dein Hirn, mein Herz, wird dadurch auch nicht leichter. Hör mir zu, Kleines, hör mir zu, Kleines, hör mir zu. Ich will dein letztes Jagdwild sein. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Folge deinem Glauben, du sagst, du weißt, wohin er führt. Wenn er dir hilft, dann knie doch nieder, bitte sehr. Und renn ruhig nach dem Glück, der alte Brecht hat's schon gesagt. Du rennst und rennst und das Glück rennt hinterher. Und verbrenne deine Zweifel, sie haben versucht, dich zu verführen. Nimm deine Sehnsucht, sperr sie ein und bind sie fest. Du musst sie regelmäßig füttern, doch bleib nicht zu lang mit ihr allein. Sie lullt dich ein und gibt dir liebend gern den Rest. Der Mond, der Glocksturm schreibt, was soll auch sonst tun? Und der Mensch sitzt still und sagt sich leid, so ist das Leben, ist tot und schreit und faucht und haut dir eine rein. Und du lachst und weinst und trinkst und kackst und schläfst. Und schon ist es vorbei. Und ich singe meine Lieder, wohin das führt, wir werden sehen. Sie sind meine Art, mich vor dem Leben zu verneigen. Und ich verrenke mir mein Gehirn, bloß um zu sagen, was ich will. Es ist nicht viel, aber auf jeden Fall besser als Schweigen. Und du weißt, was ich mein. Und du weißt, was ich mein. Freitag, 30. April 2010. Ein paar Katastrophen. Vielleicht zuerst einmal ein paar Schlagzeilen vom heutigen 30. April. Gehen wir einmal durch die internationale Presse, nein, beziehungsweise durch die deutsche Presse, die internationale Presse nicht, Entschuldigung. Ein Lapsus. Ich habe hier die Spiegel-Online-Seite aufgeschlagen und da haben wir als Hauptthema die Katastrophe an der US-Golfküste. Zitat: Obama schlittert in die Ölkrise. Die Ölpest am Golf von Mexiko droht zur politischen Gefahr für US-Präsident Obama zu werden. Viel zu lang verließ sich die Regierung auf den BP-Konzern. Verspätet und hektisch startet sie nun ein eigenes Krisenmanagement. Dann Ölpest im Golf. Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko entlarvt die Schwachstellen der Tiefseebohrung. Die Förderfirmen bauen immer größere Anlagen, doch auch die Risiken steigen. Auf der Plattform Deepwater Horizon wurde auf ein spezielles Sicherheitssystem verzichtet, möglicherweise aus Kostengründen. Das heißt, Billigbohrungen und den Dreck können ja dann die anderen wegmachen. Eine Schlagzeile zum Thema Griechenlandhilfe. Deutschland AG plant Griechenlandhilfe. Athen bekommt möglicherweise Finanzhilfe von deutschen Konzernen. Achtung, laut Agenturberichten will eine Allianz mehrerer Unternehmen die griechische Regierung mit Milliardenzahlungen stützen. An der Koordination sei auch, Achtung Werner, das wird dir gefallen, unser Idol, unsere Lichtgestalt, der deutsche Bankchef Josef Ackermann ist da beteiligt. Dann kann natürlich nichts mehr schiefgehen. Wo der seine Finger im Spiel hat, da fließen garantiert ein paar Milliarden in die richtigen Taschen. Ackermann ist ja bekannt als einer der bestechlichsten, korruptesten und geldgierigsten Haie dieses Planeten zu sein. Und wenn man diese Leute mit der Rettung von Staatsfinanzen beauftragt, dann frage ich mich, wohin soll das alles noch führen? Hat auf der anderen Seite auch wieder seine Logik, diese Sache, wenn das große Problem in Griechenland die Staatsverschuldung ist, also dass der Staat seine Anleihen, die er aufgelegt hat bei privaten Investoren. Wer ist das? Das sind natürlich in erster Linie Banken, die ihren Reibach machen wollen und die Sache ausnützen, um die Zinsen in die Höhe zu treiben, die jetzt inzwischen bei 10% angelangt sind in Griechenland. Aber jedenfalls diese hohen Zinsen, damit soll die sollen gerechtfertigt werden, indem die Gläubiger sagen, wir haben natürlich ein Risiko in dieser Situation gegen, wenn es um euch, den Griechen als Kunden geht. Und jetzt die Frage, die überall hochgespielt wird in Deutschland, sollen wir, müssen wir, können wir den Griechen helfen? In erster Linie die Bild-Zeitung, ne? Überschrift, Titel, Zeus stehe uns bei. Griechenland braucht noch viel, mit 5 oder 6 E geschrieben, viel mehr Geld. Ein Fass ohne Boden. Oder nein, die müssen es ja wissen. Wie sicher ist mein Erspartes jetzt noch, fragt sich der deutsche Bildleser. Ja, und sollen wir ihnen helfen, müssen wir ihnen helfen? Natürlich müssen sie es und sie alle wissen das. Warum? Was wäre zum Beispiel die Konsequenz, wenn jetzt die Eurozone und der IWF nicht eingreifen würden? Dann könnte tatsächlich der griechische Staat seine Schulden nicht mehr zurückzahlen an die Gläubiger. Und wer sind die Gläubiger? Hauptsächlich deutsche Banken. Dann würden also die deutschen Banken Geld verlieren und dann haben wir schon wieder die nächste Finanzkrise. Also muss Deutschland helfen, damit die deutschen Banken ihr Geld zurückkriegen. So funktioniert das. Ja, ich schlage vor, wir hören mal in den Nachrichtenüberblick von Spiegel Online rein, um dann vielleicht noch auf die eine oder andere aktuelle Meldung einzugehen. Bundespräsident Köhler hat politische Konsequenzen aus der Griechenland-Krise angemahnt. Bei einer Wirtschaftstagung in München forderte er zugleich drastische Maßnahmen gegen die internationalen Finanzjongleure. Die Opposition kündigte unterdessen ihre Zustimmung für ein Eilverfahren an. Die deutschen Milliardenkredite für Griechenland könnten damit bis Ende nächster Woche im Bundestag verabschiedet werden. Nach blutigen Auseinandersetzungen im Rockermilieu hat Schleswig-Holstein die Motorradclubs Bandidos Neumünster und Hells Angels Flensburg verboten. Die Vereine verstießen gegen Strafgesetze und richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung, so die Begründung. Mehr als 300 Polizisten durchsuchten Wohnungen von Mitgliedern sowie Vereinsheime der Rockerclubs. Der Schulamokläufer von Ansbach ist zu 9 Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Das Landgericht Ansbach sprach den 19-jährigen Georg R. unter anderem des versuchten Mordes in 47 Fällen schuldig. Er soll zudem unbefristet in der Psychiatrie untergebracht werden. Georg R. war im September 2009 schwer bewaffnet in seine Schule gestürmt und hatte insgesamt 15 Menschen verletzt. Die Ölpest im Golf von Mexiko droht außer Kontrolle zu geraten, nachdem ein drittes Leck an der gesunkenen Bohrinsel entdeckt wurde. Experten schätzen, dass pro Tag knapp 800.000 Liter Öl ins Meer strömen, 5-mal so viel wie bislang angenommen. Einsatzkräfte setzten Teile des Ölteppichs in Brand. US-Präsident Obama erklärte die Ölpest inzwischen zur nationalen Katastrophe. Ja, das war also wie gehabt vielleicht das Interessante. Das Interessante an der ganzen Sache ist eben, dass der deutsche Finanzminister fordert immer weiter Reglementierung. Es passiert aber nichts. Seit 2 Jahren fordern die Politiker Reglementierungen gegen die Spekulanten, gegen dieses Wall Street Haifisch-Getümmel. Aber nichts passiert, nichts passiert und nichts passiert. Wie erklären wir uns das? Ich meine, es kann doch nicht so weitergehen, dass sie immer nur fordern und nichts machen. Obama hat ja versucht, sich mit diesen Leuten anzulegen. Ein paar sind ja auch angeklagt worden, Goldman Sachs, jetzt wegen Betrug und so weiter. Wir wissen natürlich nicht. Warum passiert nichts? Das hat mal vor über 150 Jahren ein Mensch, Karl Marx, in einem einzigen Satz zusammengefasst. Und eigentlich kann man das besser nicht sagen. Der Staat ist der geschäftsführende Ausschuss der herrschenden Klasse. Das ist in einem Satz das, worum es geht. Wir können von diesem Staat und diesen Politikern und diesen Regierungen, die nur die Lakaien sind von den wirklich Mächtigen, von den Reichen, den Kapitalisten, den Banken, wir können von diesen Lakaien keine Lösung erwarten. Ohne Gebühren mit Konto. Oh, hallo, da schlägt mir, Entschuldigung, Sparda-Banken hat mir reingehauen. In Athen geht's ab. Vor dem Finanzministerium in Athen ist es am Donnerstagabend zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Die Polizei feuerte Tränengas in eine Menge von mehreren hundert Menschen, die gegen die Sparmaßnahme der griechischen Regierung protestierten. EU und IWF wollen den Griechen im Gegenzug für die geplante Geldspritze erneut harte Einschnitte zumuten. Nach Gewerkschaftsangaben sollen die Beschäftigten des öffentlichen Sektors auf Zulagen verzichten. Außerdem sollen die Gehälter jahrelang eingefroren und die Mehrwertsteuer noch einmal erhöht werden. Ja, die Leute sind also mehr als wütend, die Leute sind empört, zornig und es ist ja auch wirklich nicht zu fassen. Man greift jetzt wirklich dem Volk dermaßen unverschämt in die Taschen. Niemand kann dem Volk ja auch erklären, wo ist das Geld geblieben? Keiner von diesen, sagen wir mal, hochtrabenden Finanzmanagern, Finanzministern, Wirtschaftsministern kann überhaupt in einem verständlichen Griechisch, Deutsch, Englisch oder in welcher Sprache auch immer auch nur annähernd erklären, wo dieses Geld geblieben ist, was mit diesem Geld gemacht wurde. Es sei denn, man hört Niemandsland. Da weiß man, das Geld ist bei Mr. John Paulson gelandet. Das Geld ist in den Säckeln der Schatullen der Wall Street-Haie gelandet und in den Kassen der Spekulanten und der Großbosse. Das ist einfach so. Das Geld ist schon irgendwo gelandet, nur nicht da, wo es hin soll. die letzten Hochrechnungen, mit wie viel man jetzt dem Griechenstaat unter die Arme greifen muss. Es ist ja die letzten Wochen 45 Millionen. Und jetzt, wenn man nur Bild-Zeitung Leser ist, dann geht es rauf in den letzten Tagen von 45 Millionen 90, pardon, Milliarden Euro. Wir reden von 30, 35 Milliarden Euro oder 90, 120. Die letzte Zahl von gestern sind 135 Euro. So stellt die Bild-Zeitung das dar. Eine Kurve, die steil nach oben geht, innerhalb von wenigen Tagen. Das muss man natürlich ein bisschen relativieren, weil die 45 Milliarden zwischen Eurozone und IWF beziehen sich auf ein Jahr. Und das zweite Jahr und das dritte Jahr, dann würde man zusammen auf 135 Milliarden kommen. Aber jetzt die Bild-Zeitung hat Interesse, die Sache weiter anzuheizen. Krawalle in Athen, Randalierer attacken das Finanzministerium. Jeden Tag geht so weiter. Naja, ich meine, die beschreiben auch nur und peitschen und hetzen, ohne vielleicht den Leuten auch zu erklären. Ich meine, es geht darum, ja, dass man natürlich wirklich hier Partei ergreifen muss und demagogisch muss den Leuten und muss auch wirklich ganz klar sagen, auf welcher Seite das Recht ist, auf welcher Seite die Gesetze sind und auf welcher Seite sogar die Gesetze sind, die diese Klasse selber gemacht hat. Die Gesetze werden gebrochen von Leuten, die ganz einfach stehlen, plündern und rauben. Und darum geht es. Und wenn man das nicht klar genug stellt und dann noch anfängt zu hetzen, Krawalle in Athen und so weiter, dann nimmt das Ganze einen boshaften Zug an. Ja, also die, sagen wir mal, 120 Milliarden oder 135 Milliarden, die gibt's natürlich nicht umsonst, sondern in erster Linie Frau Merkel, sie fordern natürlich einschneidende Sparmaßnahmen und jetzt soll das Staatsdefizit schon bis zum Ende vom nächsten Jahr reduziert werden von 13,6 auf 3,6 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Nur in Griechenland stellt der Staatshaushalt ungefähr die Hälfte vom Bruttoinlandsprodukt dar. Also mit diesen Senkungen, Ausgabensenkungen, die der griechische Staat jetzt plant, heißt es, dass insgesamt 20% eingesperrt werden, also jeder fünfte Euro, sagen wir mal. Ne? Wer hat das auszuhalten natürlich? Die Rentner, die ihre Extrazahlungen nicht mehr bekommen, so ähnlich wie hier in Spanien bei Löhnen und Gehältern. Die hatten seither an Ostern, an Sommer und Weihnachten noch Extrazahlungen bekommen. Die sollen jetzt gestrichen werden, also praktisch zwei volle Monatspensionen weniger. Und wenn man hier bei uns diskutiert, Rentenalter steigt von 65 auf 67, in Griechenland soll es um 14 Jahre hochgesetzt werden, das Renteneinstiegsalter. Die sind nicht ganz dicht, die sind durchgeknallt. Die Beamten, bei denen fällt das 13. und das 14. Monatsgehalt weg. Die Gehälter werden eingefroren auf 3 Jahre bei den Beamten. Ja, da wundert es mich nicht, dass die Leute gegen das Finanzministerium losgehen und versuchen, das zu wundern. Dann genereller Einstellungsstopp beim Staat, Zeitverträge werden nicht erneuert. Behörden, ganze Behörden, 800 Behörden sollen abgeschafft werden. Für ein paar davon ist bestimmt nicht schade. Und so geht's gerade weiter. Staatsbetriebe privatisieren, sollen an der Börse verkauft werden. Mehrwertsteuer soll jetzt zum zweiten Mal raufgesetzt werden, von früher 19 auf jetzt 23%. Indirekte Steuern, Tabak, Benzin. Und man höre und staune, sogar die Selbstständigen und die Unternehmer sollen jetzt herangezogen werden. Sollen herangezogen werden. Die anderen Sachen sind schon beschlossen. Dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Jetzt bei diesen fängt so eine ganz zaghafte Diskussion an, dass in Griechenland die Unternehmenssteuern zu niedrig sind. Aber, also dass man vielleicht einführen sollte eine Steuer auf die ausgeschütteten Dividenden. Aber Ob und wie man das jetzt macht, das ist noch nicht so klar. Und jedenfalls sind bis heute außen vor geblieben bei diesen ganzen Sparmaßnahmen halt wieder mal die Unternehmen und die Reichen. Nur, das macht Hoffnung. Es sieht so aus, als ob die Leute sich das nicht mehr gefallen lassen. Jetzt ist für nächste Woche, für den 5. Mai. Es gibt erstmal einen Streik jetzt. Generalstreik. Ja, der Streik ist schon im Gang. Es gibt riesige Der Protest Demos. Gegen das geplante Sparprogramm der griechischen Regierung geht weiter. Am Mittwoch hatten bereits hunderte Hafenarbeiter in Athen demonstriert. Am Donnerstag wollen zehntausende griechische Staatsbedienstete in Streik treten. Zudem ist ein Demonstrationszug vor das Parlament geplant. Dort verbrannten Lehrer bereits am Mittwoch ihre Universitätszeugnisse aus Protest gegen die Sparpläne. Sie verlangen, dass die sozialistische Regierung bei ihren Gesprächen mit der EU und dem Internationalen Währungsfonds weiteren Einsparungen bei den Staatsausgaben nicht zustimmt. Das Sparprogramm der Regierung sieht Lohnkürzungen, einen Rentenerhöhungsstopp und Steuererhöhungen vor. Damit soll die schwere Finanzkrise des Landes bewältigt werden. Unter dem Druck der EU und der Finanzmärkte hat die Regierung angekündigt, am Sparkurs festzuhalten. Die Finanzminister der Eurozone hatten sich darauf verständigt, Griechenland bei Bedarf im ersten Jahr eines auf 3 Jahre angelegten Hilfsprogramms maximal 30 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Weitere bis zu 15 Milliarden Euro könnte der IWF beisteuern. Was mich wundert, ist, dass man immer wieder mit den gleichen Rezepten kommt, die nichts bringen. Zum Beispiel ein Rezept, das die Neoliberalen und die Chicago Boys bis zum Exzess schon durchexerziert haben, mit viel Erfolg für die Absauger, aber mit verheerenden Erfolgen für die nationalen Ökonomien, für die Volkswirtschaften der jeweiligen Länder, ist die Privatisierung von Staatsbetrieben. Die Privatisierung von Staatsbetrieben bedeutet im Durchschnitt eine Verschlechterung des Services, eine Verrottung der Infrastruktur, ein Absaugen und eine Verschuldung. Das heißt, die Staatsbetriebe, wenn sie privatisiert werden, werden verschuldet. Meistens werden sie mit geliehenem Geld werden sie gekauft. Das Geld wird auf den internationalen Finanzmärkten geliehen. Und sobald die Zinsen nicht mehr zurückgezahlt werden können, muss der Staat diese Betriebe wieder übernehmen, weil der Staat muss dafür sorgen, dass die Bürger mit Wasser, Strom, Transportnetzen versorgt werden. Und das ist ein Kreislauf ohne Ende. Und es gibt wahrscheinlich nur eine einzige Möglichkeit, in Griechenland zumindest im Moment, einen ganz strikten Regimewechsel, wo man diese ganzen Klicken und Blasen, diese Sauger zum Teufel schickt und ein wirklich alternatives Finanz- und Regierungssystem aufbaut. Eine andere Lösung wird es da nicht geben. Oder vielleicht werden die versuchen, natürlich auch einen Bürgerkrieg anzuzetteln. Da muss man auch noch mit rechnen. Die Fabriken besetzen, die Banken enteignen, die Sache selber übernehmen. Richtig. Jo, Mr. Jandilay. Hey. spät. So, meine Damen und Herren, ihr seid die glücklichsten Glücksspiels auf der ganzen Welt. Denn heute Abend, nur ein einziges Mal, habe ich den größten Stellar hier zu Gast. Gebt ihm den Respekt, den ihr verdient. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine Sendung nicht nur in deutscher Sprache, hier bei Kontrabanda FM auf 91.4. Es ist Freitag, der 30. April, der Tag vor dem 1. Mai. Und unser Schwerpunktthema heute ist natürlich der Krieg, den das Wall Street Kapital gegen den Rest der Welt zu Felde zieht. Man muss es wirklich so nennen. Wir hatten euch versprochen, auch eine kleine Presseshow zu bieten am heutigen 30. Die Junge Welt schreibt, wir sind alle Griechen, heraus zum 1. Mai. Sie sagen, in Athen oder Pyrenäus haben die Leute, oder Piräus, Entschuldigung, haben die Leute über ihre Verhältnisse gelebt. Das mag sein, aber nicht das bringt derzeit die Welt ins Wanken. Wir erleben einen Krieg des Kapitals und die Krise sorgt dafür, dass er unerbittlich ausgetragen wird. Die Frontlinien verlaufen nicht immer sichtbar. USA gegen den Rest der Welt, der Westen gegen Schwellenländer, Spekulanten gegen Realwirtschaft, oben gegen unten. Es geht darum, wer die Regeln bestimmt, nach denen verteilt wird. Der Euro wird angegriffen. Peking soll ausgebremst werden. Ein Satz, der uns besonders gut gefällt hier im Niemandsland. Peking soll ausgebremst werden. Auf der Überholspur? Nein. Und doch gleichzeitig die globale Konjunktur antreiben. Und vor allem sollen die Renditen weiter sprudeln, um jeden Preis. Der Euro wird angegriffen. Sie schreiben, die Deutschen sollen Zahlmeister sein, doch nur ein Teil wird zur Kasse gebeten. Sie erklären, die Märkte seien so aggressiv, weil die Politik schlecht war. Quatsch. Die Politiker haben Dienst nach Vorschrift gemacht. Und sie drohen eine Zeit des Sparens an. Gemeint ist, uns soll genommen werden. Wir, das sind die Griechen, überall in Europa. Lohnabhängige, kleine Gewerbetreibende, Bezieher von Renten und Transferleistungen. In Geiselhaft genommen für die Machenschaften der Kapitalfunktionäre und Regierenden. Lohn- und Rentenkürzungen stehen an, höhere Mehrwertsteuer, wer weiß was noch. Die Griechen haben darauf eine Antwort, sie wehren sich. Und der Boulevard titelt, statt zu sparen, streiken sie. Gut, dann lasst uns alle Griechen sein. Niemandsland, 91.4 FM. Ja, Werner, das würde ich sagen, vielleicht als Ausklang zu dem heutigen Themenblock. Ja, Kapital und Arbeit. Die Widersprüche verschärfen sich, wie der gleiche Mensch vor 150 Jahren auch schon gesagt hat. Und jetzt, wie immer, kommt es auf uns an, was wir draus machen und wie wir damit umgehen.

Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet. Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt. Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Und jetzt wisst ihr, warum unsere Alben so düster waren. Die Gefahr war spürbar nah, bevor man den Fall der zwei Brüder sah. Ich schreibe darüber schon seit Jahren, bevor uns Panik überkam. Der Glaube ist stark, doch Religion wird zum Traumata. Im Glauben und Vertrauen auf Allah kapern heilige Krieger, Menschen und Flieger. Denn es hieß, von hier direkt ins Paradies. Die traurige Wahrheit ist, der Koran verbietet Selbstmord. Wer lügt, wer verschleiert, wer sagt die Wahrheit und wer hält Wort? Krieg an 100 Fronten, Bomben, Satelliten und das Freezen von Konten. Der Tod per Lasermarkierung und Infrarot. Schnell handeln, denn der Winter droht. Millionen Kinder in Not. Shelter auf AfD, die helfen, wenn die Katastrophe tobt. Flugblätter, Radio, Information ist das A und O. Der nächste Anschlag kommt bestimmt, die Frage ist nur wann und wo. Und seit Anthrax gibt's kaum einen mehr, der Briefe gelassen anfasst. Bakterien besiegen dich und mich, Werte verschieben sich. Globale Entschlossenheit, Information und Geschosse teilen. Ich sprech vom Glaubenskrieg, weil nur noch beten und hoffen bleiben. Offen gesagt, für mich weder Juden, Moslems noch Christen. Es gibt nur gute Menschen und schlechte Menschen, das war's, das ist es. Kein Ende in sich, verdammt, es ändert sich nicht. Der Krieg bleibt im Geschäft und ich schreib weiter Raps, die Welt steht völlig Kopf. Wo ist Allah, wo ist Gott? Die Zeichen stehen auf Sturm. Es reicht nicht, dass man hofft. Da ist kein Ende in sich. Verdammt, es ändert sich nicht. Krieg bleibt im Geschäft und ich schreib weiter Raps. Die Welt steht völlig Kopf. Wo ist Allah, wo ist Gott? Die Zeichen stehen auf Sturm. Es reicht nicht, dass man hofft. Jonas Netzwerk saß nie tiefer. Warum Hamas, ETA, Al-Qaida? Terror besitzt 1000 Namen und 1000 Glieder. Auf den Bahamas, in Hamburg, in Frankfurt, von London nach Bonn. Unsere Augen und Gebete ruhen jetzt auf Arafat und Sharon. Das Schicksal Palästinas hält her für den schwarzen Dienstag. Somit wird der Krieg einiger, weniger zum Kriege vieler. Diese Schlacht ist psychologisch, weil der freie Wille bedroht ist. Nur amerikanische Truppen imitieren den Stil der Taliban. Die Welt steht Kopf, dein Nachbar könnte ein Schläfer sein. Ein Grund mehr, ihn kennenzulernen, Leute, ihr müsst euch näher sein. Zurückhaltung zu üben kann momentan nur ein Fehler sein. Ihr müsst den Geist für Neues öffnen und ich hoffe, ihr seht das ein. Dass es anders gehen kann, sieht man im Adaba und am Mann. Christen und Moslems leben als Nachbarn und aquí estamos en Contrabanda FM. El programa se llama Niemandsland. Es un programa no siempre y no solo en lengua alemana. Quisiera indicar dos cosas muy importantes. Una novedad. Para escuchar el streaming de Radio Contrabanda hay que disponer de un sistema que se llama Archivo OGG. Es un sistema de compresión que no es MP3 porque lo que emitimos en la red Windows Media Player y WinApp no reconocen. Entonces, recomiendo escuchar con un reproductor que se llama VLC Media Player. Se puede descargar, se va a la web de Contrabanda, se copia el URL Contrabanda, donde se dice http://porticoluna.org/8000/contrabanda. Y desde ahí se puede entonces, con mis indicaciones, escuchar el streaming de Contrabanda. Alles ist shady, von den Bush bis Al-Qaida. Und jetzt kämpft man auf Territorium, das seit Jahren nur zwei Dinge kennt: Zerstörung und Bedrohung. Inmitten von 30 Millionen Minen fliehen Flüchtlinge durch Ruin. Das Land geknechtet, die Frauen geächtet und völlig entrechtet. Folge staatlicher Interessen, Verantwortung ist schnell vergessen. Die Kräfte setzen das Feindbild Islam gegen das Feindbild Westen. Deutsche Rechtsextremisten arbeiten mit arabischen Terroristen. In den Straßen Ägyptens schiebt man die Schuld am Anschlag auf Zionisten. Jahrhunderte alte Konflikte, die Schuld wechselt den Besitzer. Aber ich gebe zwei Fickfinger an jeden, der nur irgendwie so ist wie Hitler. Seit dem 11.9. wissen wir, er uns jederzeit verletzt. Deshalb setze ich um meine Leute weiterhin auf vereinte Kräfte. Und damit meine ich alle, die mich kennen: Afrikaner, Asiaten, Deutsche und Araber. Noch ist nichts verloren, so Gott will. Inshallah. Da ist kein Ende in sich. Verdammt, es ändert sich nicht. Otra cosa que quisiera anunciar: el Diumenge 9 de Mayo. El domingo, día 9 de mayo, jornada para la libertad de expresión y emisión de los medios libres. Radio Bronca y Contrabanda FM, dos radios libres e independientes aquí en Barcelona, invitan De 12 a 18 horas habrá la emisión conjunta desde el Valle. A las 2:30 de la tarde, dinar per autogestión de las dos emisoras. A partir de las 18:30, actuación musical amb Chip Sucutaneo, un punk 8 bits, punk de lo más duro. Luego habrá un grupo que se llama Uradia Chai, Folk War from United States, Akan Masdeu, Camille de Sants Yazers, SNM, 13 Canelles es el metro y se puede ir en bici. Camille de Sants Yazers. Kann Masteo, Tio Menge, 9 de Mai. Mach ich stolz, am rechten Fleck. Lang hat's gebraucht, doch wir schauen nicht mehr weg. Wenn einer sagt, schießt, dann schießt. So habt ihr's gelernt. Stellt ihr Wort ohne Frage über die des Herrn. Wenn er sagt, springt, dann springt ihr und das möglichst gern. Jeder von euch trägt auf dem Rücken einen Bären. Eure Augen blicken immer stur geradeaus. Nix hören, nix sehen, nix fühlen. Denn ihr wisst genau, was passiert, wenn ihr schaut. Das Gewissen fängt an, tief in euch zu fühlen. Drum haltet ein, hört auf eure Sinne. Stoppt den Kampf, werdet ruhig, haltet inne. Denn ihr werdet verlieren, so oder so. Wer Hass liebt, wird nie froh. Falsche Freunde, weil zu wenig waren Feinde, zu viele, viel zu tief schlafende, zu wenig wachträumende, viel zu viele abholzende, viel zu wenig aufbäumende, viel zu wenige halten Versprechen, viel zu viele zerbrechen ihr Wort, bereits bei den kleinsten Sachen nur Vorsätzen, zu viele Schwätze, zu wenig reden, zu viele Lahme, zu wenig erzählen, ich hab zu viel erlebt, um euch wenig zu geben, zu viele sehen oder zu verstehen, und das Hauptproblem ist, zu viele meinen zu verstehen, ohne irgendwas einzusehen, zu viele gehen, doch zu wenig wissen, wohin es gibt, zu viele große Straßen, wo zu wenig klare Pfade sind, zu viel entfernte Bekannte, bei so wenig die nah sind. Viel zu viel Vorsicht und trotzdem so wenig Nachsehen. Es gibt so viel zu erzählen, weil zu wenig Zeit. Viel zu wenig Seiten im Buch, wenn ich schreibe, bei zu vielen Rhymes. Auch wenn wir zweifeln an dem Gleichgewicht. Und ich mich frage nach dem Sinn und merke, ich weiß es nicht. Ich akzeptiere es, wie es war und wie es weiter ist. Denn aus der Sonne durch den Mond scheint das gleiche Licht. Auch wenn wir zweifeln an dem Gleichgewicht. Und ich mich frage nach dem Sinn und merke, ich weiß es nicht. Ich akzeptiere es, wie es war und wie es weiter ist. Aus der Sonne durch den Mond scheint das gleiche Licht. Ich habe einfach viel zu viel Durst für meine Seele. Zu wenig Wissen und Wasser, was rein ist für meine Kehle. Bloß zu viele, die nicht wissen, dass zu wenig Wissen die Seele frisst. Und dass meine Erfahrung anhand bereits gegangener Wege misst. Zu wenig Menschen, die leben, zu viele davor für Kriege. Zu viele Typen, die ich kenne, zu wenig von denen ich liebe. Viel zu viele, die mich stressen mit zu wenig Interessen. Zu wenig, die mich unterstützen, zu viele, die mich unterschätzen. Zu viele fließen mit Bächen, doch zu wenig Flüsse, die lodern. In der Liebe gibt es zu wenig Küsse, zu viele, die pokern an diversen Plätzen, gibt es zu wenig Trinken und Essen und zu wenig Gelder fließen dorthin, weil sie es gern vergessen. Zu wenig Vertrauen, zu viele Geschichten, zu wenige lernen, dass im Zweifelsfall bei Zeiten Gerüchte den Zweifel ernähren. Zu viele, die schreien und lügen, hör zu, wenn die Wahrheit leise spricht. Zu wenige befassen sich mit dem Gleichgewicht. Auch wenn wir zweifeln an dem Gleichgewicht und ich mich frage nach dem Sinn und merke, ich weiß es nicht. Ich akzeptiere es, wie es war und wie es weiter ist. Denn aus der Sonne durch den Mond scheint das gleiche Licht. Auch wenn wir zweifeln an dem Gleichgewicht und ich mich frage nach dem Sinn und merke, ich weiß es nicht. Ich akzeptiere es, wie es war und wie es weiter ist. Denn aus der Sonne durch den Mond scheint das gleiche Licht. Yo, es gibt zu viele wahre Freunde, die Versprechen brechen. Und man hört zu wenig wahre Worte in zu vielen Sätzen. Zu wenig rumgekommen, viel von der Welt zu sehen. Doch ich sehe, zu viele Menschen haben zu wenig Geld zum Leben. Ich kann auch, weil wenig Liebe sehr viel Herz und Texte lesen. Denn zur Zeit siehst du viel Hass in die Menschen ein wie Regen. Zu viele Frauen und Männer, die ihren Kindern Wissen einbläuen. Zu viele Zeichen, die auf das Ende der Erde deuten. Zu wenig halten ihren Kopf hoch. Zu viele handeln kopflos. Zu viele werden durch Maschinen und Computern ihren Job los. Zu viele stehen am Rand. Zu wenig haben noch was zu sagen. Zu viele, die Fassaden tragen. Machen Gems zu Maskeraden. Ich lies. Zu viele Tränen, während ich zu tief im Beat schrieb. Lies Blut und Schweiß in my life, das oft schief lief. Zu viel Kies fließt. Falsche Taschen, wie man sieht. Das Leben sorgt für Überraschungen. Warum schlieb ich niemals tief? Auch wenn wir zweifeln an dem Gleichgewicht. Und ich mich frage nach dem Sinn und merke, ich weiß es nicht. Ich akzeptiere es, wie es war und wie es weiter ist. Denn aus der Sonne durch den Mond scheint das Gleichgewicht. gleiche Licht. Auch wenn wir zweifeln an dem Gleichgewicht und ich mich frage nach dem Sinn und merke, ich weiß es nicht. Ich akzeptiere es, wie es war und wie es weiter ist. Denn aus der Sonne durch den Mond scheint das gleiche Licht. Ja, Leute, wir sagen nochmal raus zum 1. Mai. Der ist morgen. Morgen geht's los. Etwas Neues beginnt. Wollen wir hoffen, dass viele Leute sich besinnen auf das, was wirklich das Leben auch ausmacht. Das ist eben, sich zu wehren gegen diese ganze kriminelle Mischpoke, die uns da im Würgegriff hat und uns wirklich versucht, noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Bitte, demonstriert morgen oder genießt das Leben, wie ihr wollt. Wir hier im Niemandsland sagen Tschüss, Adieu, Adios. Bis nächsten Freitag. Euer Werner. Also, ich werde auch natürlich demonstrieren gehen. Arsch hoch, raus zum 1. Mai. Wir sind alle Griechen. Aber nicht vergessen, dann geht's weiter, 2. Mai, 3. Mai und an den restlichen 364 Tagen müssen wir natürlich auch was machen. Nur morgen dahin gehen, das reicht natürlich nicht, weil der Krieg des Kapitals von oben nach unten gegen die arbeitende Bevölkerung, gegen die Kleinen, gegen uns alle, wird natürlich weitergehen. Sie werden es weiterhin versuchen und nur wir können uns dagegen wehren und nur wir können das abschaffen. Wer, wenn nicht wir? Wir sagen also Tschüss, Adieu, Adios. Die Sendung wird morgen sehr wahrscheinlich nicht hier auf FM wiederholt. Wir haben im Moment Probleme mit unserem Computer und mit dem ganzen Streaming-System. Wir versuchen das zu regeln. Versucht es trotzdem morgen früh. Normalerweise, wenn alles gut funktioniert, zwischen 10 und 12, wird diese Sendung noch einmal über FM 91.4 ausgestrahlt. Auf alle Fälle werde ich versuchen, die Sendung übers Wochenende in den Podcast zu geben. Yo, Agur, haltet die Ohren steif. Yo. Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen. Doch wenn sich meine Augen bei einem Vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was bebt in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halb verstehen, es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht.